Gut, dann würden wir anfangen, oder? Darf ich Ihre Aufmerksamkeit haben? Ja, hallo. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Schön, dass ihr alle da seid. Es sind ja doch einige neue Gesichter auch hier. Ja, herzlich willkommen heute zur ersten einführenden Veranstaltung der diesjährigen Ringvorlesung des Referats für politische Bildung, namentlich das unerträgliche alltägliche Ringvorlesung zu gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen. Vielleicht vorab ein paar Worte zum Referat für politische Bildung, kurz das REFPOP. Ich bin Adrian, das ist Juli, wir machen das heute. Wir sind entsandte bzw. gewählte Mitglieder des Gremiums Referat für politische Bildung, das Teil des Sturas der TU Dresden ist. Wir sind, ja, wenn man so will, die Exekutive des Sturas und haben eben zur Aufgabe, die politische Bildungsarbeit hier zu vollziehen. Ja, was man da vielleicht noch zu sagen muss, ganz dem Zeitgeist entsprechend sind wir als Exekutive recht autonom. Wir können also das, was wir unter politischer Bildungsarbeit uns vorstellen, so gestalten, wie wir das eben machen oder wie wir uns das denken, müssen das Ganze dann nur vom Stura vorstellen und uns von denen dann die dafür benötigten finanziellen Mittel geben lassen. Wenn ich ganz allgemein charakterisieren wollte, das mache ich wahrscheinlich dann auch gleich noch in meinem Text, was wir so machen, ist das im allerallgemeinsten Sinne Gesellschaftskritik, weil das ist das, was uns als Mitglieder des REFPOPs dann doch einigt, dass wir zumindest der Meinung sind, dass die Gesellschaft, so wie sie gerade funktioniert, der Kritik würdig ist. Und hierfür versuchen wir eben einen Raum an der TU Dresden zu schaffen, in dem wir uns dann eben damit beschäftigen können, reflektieren können, woran das vielleicht liegt und im besten Fall natürlich auch, was man dagegen tun kann. Gut, bevor ich jetzt versuchen werde, die Reihe einzuleiten, also ein bisschen darzulegen, was wir uns dabei gedacht haben, übergebe ich das Wort an Juli, der wird die organisatorischen Sachen erstmal euch verraten. Ja, auch nochmal Hallo von mir. Ganz allgemein, ich wollte nochmal auf ein paar Unregelmäßigkeiten in unserem Ablaufplan hinweisen, die man ja schnell mal überliest. Und zwar, die Veranstaltung ist normalerweise 16:40 immer hier, jeden Dienstag. Allerdings wird der nächste Vortrag, also der erste von Peggy Breitenstein, der wird 18:30 stattfinden, nicht 16:40. Und der letzte Vortrag von Iris Dankemeyer, auch der wird 18:30 stattfinden. Und der wird auch nicht hier stattfinden, sondern der wird im Objekt Klein A stattfinden. Das hat es da auch noch nicht reingeschafft. Wir versuchen das jetzt überall nochmal zu verbreiten. Das Objekt Klein A, wer es nicht kennt, das ist ein Techno-Club im Industriegelände in Dresden, Meschwitzstraße, glaube ich. Genau, wir sagen das jeden Vortrag nochmal mit dazu, damit das nicht vergessen wird. Ja, der Vortrag selber, da wird es halt um die Gewalt im Techno gehen. Dazu sagt Adri dann was. Deswegen fanden wir es ganz witzig oder ganz passend, das vielleicht auch in einem Techno-Club zu veranstalten. Genau. Ja, dann seht ihr, dass wir Lesekreise organisieren. Ja, im Unterschied zu den Ringvorlesungen, die wir so die letzten Jahre immer veranstaltet haben, wollten wir halt das Programm ein bisschen ausdünnen, also euch nicht so überfluten mit ganz vielen Informationen, sondern eher in den Lesekreisen dann einfach nochmal gucken, dass wir mit euch ins Gespräch kommen. Die dienen der Nachbereitung der Vorträge. Das heißt, da ist dann auch nochmal Raum für Nachfragen oder für vertiefende Sachen oder sowas, die halt irgendwie in den Vorträgen vielleicht noch nicht genügend irgendwie zur Sprache kamen. Und wir werden Texte lesen. Die Texte kommen oder sind zumeist von den Referierenden, die wir jetzt eingeladen haben, und ja, wie sagt man? Ans Herz gelegt worden, genau. also das heißt, wir versuchen da tatsächlich auch so eine Kontinuität mit zu erreichen, und das Ganze soll halt auch dazu führen, dass die ganze Veranstaltung nicht immer so frontal vonstatten geht und ihr euch nur berieseln lasst, sondern dass wir vielleicht auch mal ins Gespräch kommen. Genau. Die Texte. Wenn ihr zu den Lesekreisen kommt, dann würden wir euch natürlich die Texte zur Verfügung stellen. Wir dürfen das allerdings nicht öffentlich machen. Deshalb würde ich euch bitten, wer zu den Lesekreisen kommen möchte, schreibt sich dann am Ende der Veranstaltung noch in unsere E-Mail-Liste ein. Ich habe da vorne... die geht schon rum. Okay, das ist sehr schön. Genau. Also es geht gerade ein Blatt Papier herum, wo ihr eure E-Mail-Adressen eintragen könnt. Und dann würden wir euch immer vor den einzelnen Lesekreissitzungen Dropbox-Link dazu schicken, wo ihr dann den Text euch runterladen könnt. Genau. Den ersten Text kann ich schon mal verraten. Am 24. April zum ersten Lesekreis werden wir halt in Bezug auf den Vortrag von Peggy Breitenstein ein Kapitel aus dem Kapital von Marx lesen, nämlich das Kapitel Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Der Text ist ein bisschen länger, allerdings halt auch sehr materialreich. Und also nur damit es nicht abschreckend wirkt, die Texte danach werden alle deutlich kürzer werden. Genau. Und also selbst auch wenn man den Text irgendwie nicht komplett verstanden hat, so, wir würden uns auch nicht anmaßen, alles immer komplett zu verstehen. Das Ganze ist dafür da, irgendwie ins Gespräch zu kommen und darüber zu diskutieren. Genau. Soweit zu den Lesekreisen. Dann noch eine Sache zum Studium Generale. Also es ist möglich, in dieser Ringvorlesung auch Credit Points zu bekommen. Ich würde mal in die Runde fragen, wer Credit Points haben möchte. Könnt ihr euch mal melden? Okay, das sind ja schon einige. Gut, da würde ich einfach noch mal kurz zu den Rahmenbedingungen was sagen. Also einerseits ist es möglich, eine Klausur zu schreiben. Der Termin ist der 10.7. Das ist also praktisch dann der Dienstag nach dem letzten Vortrag, auch hier zur 16.40 zur gewohnten Zeit also. Genau, das Ganze nennt sich ein benoteter Leistungsnachweis. Das heißt, ihr bekommt dann auch eine Note auf diese Klausur, aber die ist eigentlich überhaupt nicht relevant. Steht nirgends. Genau, ihr kriegt dafür 3 Credits. Die Klausur wird so aussehen, dass wir 1, 2, 3, das wissen wir noch nicht genau, Fragen stellen, wo ihr euch dann eine aussuchen könnt. Die Fragen werden ziemlich allgemein sein zum Thema gesellschaftliche Gewaltverhältnisse und ihr dann 90 Minuten Zeit habt, da ein kleines Essay zu schreiben. So. Genau. Die andere Möglichkeit, Credits noch zu bekommen, ist, einen Sitzschein zu machen. Dafür gibt es 1 Credit. Genau. Dabei ist zu beachten, dass in den Studien Generale Regelwerk steht, dass man 80% der Veranstaltung anwesend sein muss. Ich habe das mal durchgerechnet. Mit insgesamt 11 Veranstaltungen wären das also 8,8 Veranstaltungen. Wir können also sagen, ihr müsstet 9-mal da sein und dürft dann auch nochmal 18 Minuten später, 18 Minuten früher gehen, wenn ihr wollt. Keine Ahnung. Ja, genau. Also 9 Unterschriften wären gut. Genau. Und dafür, weil wir keine Lust haben, selber Listen zu schreiben, macht ihr euch bitte selber eigene Listen. Das heißt, ihr macht euch einfach einen Zettel, wo euer Name draufsteht, euer Studiengang, eure Matrikelnummer. Genau, das war's. Und dann am besten die Daten der einzelnen Veranstaltungen. Und dann kommt ihr nach dem Ende der Veranstaltung kommt ihr zu uns und wir unterschreiben euch das. Und ganz am Ende der Ringvorlesung gebt ihr uns einfach diese Zettel ab. Und wir kümmern uns dann darum, dass ihr die Creditscheine dann bekommt. Wir würden dann über alle möglichen Kanäle das dann verbreiten, dass die Creditscheine im Büro des Sturers abholbar sind. Wir würden auch, also genau, ihr könnt uns auch eure E-Mail-Adressen auf diese Zettel schreiben, dann würden wir auch einfach nochmal eine Rundmail schreiben, wenn die Zettel abholbar sind. Das haben wir die letzten 3 Male schon mal probiert, da haben es irgendwie nie richtig geschafft, aber wir können es ja nochmal versuchen. Genau, soweit erstmal. Gibt es erstmal noch Fragen zu Studium Generale oder zu Lesekreisen oder zu den Zeiten und Orten? Dem ist es nicht so. Also falls noch irgendwann später Fragen aufkommen, könnt ihr mich dann auch gerne nach Adrians Part. Ich habe eine Frage. Ja. Zum ersten Lesekreis, wann wenn wir den Rums schicken, den Text? Ursprünglich Akkumulation? Also, wir schreiben gleich noch eine eine Internetadresse einfach, also eine Website an die Tafel. Das Gesamtwerk von Marx ist nämlich online einsehbar. Das ist dann also kein Problem. Genau. Und ansonsten, also wenn wir jetzt die E-Mail-Adressen dann alle haben, könnten wir das theoretisch dann auch sofort rumschicken. Genau. Also würde ich vielleicht auch eher machen, dass wir das nochmal rumschicken. Ja. Da können wir eigentlich auch nochmal rumschicken dann. Aber wir können es auch trotzdem hinschicken. Genau. Also irgendwie in den nächsten 2-3 Tagen. Genau. Okay. Weitere Fragen? Okay, also wie gesagt, ich stehe dann ansonsten auch noch für Fragen am Ende zur Verfügung. Dann würde ich an Adrian weitergeben. Wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, oder was heißt versuchen, ich werde jetzt ein paar einleitende Worte zur Reihe sagen und werde dabei versuchen, die unsererseits zugrunde gelegte Frage zu artikulieren und hoffe, dass damit einhergehend ein wenig die Denkrichtung der gesamten Reihe offenbar wird für euch. Also zuallererst, die Beschäftigung mit Gewalt ist evident, denn Gewalt umgibt uns alltäglich. Sei es das Gefühl, dass man sich jeden Morgen ein Korsett anlegen muss, weil man eben dies oder das zu leisten hat, sei es, dass man das Gefühl hat, dass sich die Mitmenschen, die man so in der Bahn, in der Tram oder sonst wo in der Öffentlichkeit derart einschätzt, dass sie eigentlich bei der kleinsten Irritation ihren Mitmenschen an die Gurgel gehen wollen, sei es die nicht ganz so unmittelbar für uns erfahrbare Gewalt sonst wo auf der Welt, die uns Tag ein, Tag aus durch die Medien entgegenschlagen. Also sei es der Krieg, der ja eigentlich nie auf dieser Welt aufgehört hat oder eben sonst was. Was uns während unserer Vorbereitung dann ganz konkret beschäftigt hat, also ganz konkrete Beispiele, das waren einmal natürlich, muss man leider sagen, die Gewalt an den Grenzen Europas, durch die tausende Menschen im Mittelmeer bis heute immer noch ertrinken müssen. Das war die erstarkende, letale Gewalt von rechts, und letal heißt tödlich, also die potenzielle tödliche Gewalt von rechts. Das war die erschreckend viel höhere Anzahl von Morden und Mordversuchen an Frauen im Verhältnis zu Morden und Mordversuchen an Männern. Also um das zu verdeutlichen, im Jahr 2016 wurden von insgesamt 441 versuchten und vollendeten Morden in Deutschland 357 an Frauen verübt. Und diese Zahl der Morde und Mordversuche an Frauen ist derart exorbitant höher, also dass man da meines Erachtens nach nicht von Zufall sprechen kann. Und weiter haben uns Gewaltakte beschäftigt, wie der Fall Don Lane in England. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitgekriegt habt, das war mal recht präsent in den Tageszeitungen. Don Lane hat sich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode gearbeitet. Dem Paketlieferant wurde seitens seines Arbeitgebers, dem Paketdienst DPD, mit Geldbußen gedroht, sollte er nicht arbeiten können, weshalb er dann keine Ärzte zur Behandlung seiner Diabetes aufsuchen konnte und was dann letztlich dazu führte, dass er im Januar 2018 seiner Erkrankung erlag, also gestorben ist. Und nun gut, diese Liste von Beispielen, die sie sich nun unendlich erweitern, indem immer mehr Beispiele von Gewaltakten von Menschen gegen andere Menschen, aber auch von Gewaltakten der Menschen gegenüber sich selber eben in verschiedenster Qualität aufgezählt werden. Das ist aber natürlich in der uns zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich und wohl auch nicht zielführend dafür, sich dem, was Gewalt substanziell ist, anzunähern. Also es ist uns hier darum, nicht aufzuzählen, sondern einen Begriff von Gewalt zu entwickeln. Und deshalb wollen wir nach dem zugrunde liegenden dieser Gewaltakte fragen. Und das sind, wohl wenig überraschend, zunächst mal diejenigen Subjekte, also die Menschen, die zu solchen Gewaltakten fähig sind und sie vollziehen bzw. vollzogen haben. Was heißt es aber, nach dem Subjekt, das zu solchen Gewaltakten fähig ist, zu fragen? Also nach dem Mensch, der das tut. Wichtig ist, und das möchte ich hier gleich vorab vorausschicken, dass es dabei keineswegs darum ist, oder dass damit keineswegs das gemeint ist, was heutiger Tage oftmals unter subjektiv oder Subjekt verstanden wird. Also im Sinne von, einige kennen die Rede vielleicht, das ist doch bloß deine subjektive Meinung oder es gibt nichts Objektives, weil wir eben alle bloß einzelne Subjekte sind und demnach nur für uns reden können und nichts Allgemeines sagen können. All diese Rede also, die letztlich darauf hinausläuft, dass es keine Wahrheit gebe, beziehungsweise diese eben nur subjektiv sei und sein könne. Also ein ganz, ganz privatistisches Verständnis seiner selbst als auch der Gesellschaft oder der Welt, in der man lebt. In Bezug auf die Frage nach gewalttätigen Subjekten würde solch eine privatistische Denkweise wohl mit sich bringen, dass alle möglichen Gewalttaten lediglich auf das einzelne, eben als isoliert gedachte gewalttätige Subjekt zurückgeführt werden. Ein Mörder wäre dann schlichtweg krank, ein Arbeitgeber im eben benannten Sinne, also DPD beispielsweise, wäre ein schlichtweg böser Arbeitgeber und eventuell gibt es noch bessere. Und ein Mensch wie Don Lane wäre gewissermaßen selbst schuld, weil er sich ja doch letztendlich genau das gefallen lassen hat, was der Arbeitgeber da nicht mal zu Unrecht getan hat. Also Unrecht im Sinne von Recht. Die Ursache, und das ist dem, was ich gerade aufgezählt habe, gemein von Gewalttaten, wäre also schlichtweg das isolierte, in keinem Verhältnis stehende Subjekt, also der einzelne Mensch. Dass es aber falsch ist, die Subjekte als bloß isolierte zu betrachten, das lässt sich meines Erachtens nach leicht zeigen. Man denke allein daran, dass wir alle mal geboren wurden und schon der blanken Subsistenz, das heißt der blanken Selbsterhaltung, also wenn man in dem Stadium von selbst schon sprechen kann, aber der Lebenserhaltung, also dass wir nur deswegen schon in Abhängigkeit stehen, nämlich zu denjenigen, die sich eben um uns kümmern, das ist klassisch eben vornehmlich die Mutter und der Vater, ich nenne es mal zusammenfassend einfach die Familie. In diesen Familien und darüber hinaus werden wir dann aber nicht nur ernährt, sondern wir werden darin auch erzogen und gebildet und das wiederum nicht nach zufälligen Standards. Also die Erziehungsideale, das denken sich einzelne Familien nicht aus, sondern das sind größtenteils Erziehungsmaßnahmen, Bildungsmaßnahmen, die einer allgemeinen Verhaltensweise gemäß sind. Dieser allgemeinen Verhaltensweise nämlich, welche die Subjekte in der gegebenen Gesellschaftsform zueinander unterhalten und die von den Subjekten auch gefordert wird. Ein allgemeines Tun also, eine allgemeine Handlungsart, das, weil es alle tun und von allen gefordert wird, herrscht. Und dieses herrschende allgemeine Tun, das die Subjekte sich in einem starken Sinne, und ich betone hier starken Sinne, angewöhnt haben, das kann man meines Erachtens nach auch als gesellschaftliches Tun, wenn man so will, als Gesellschaft bezeichnen. Das heißt, und ich komme da gleich nochmal darauf zurück und werde versuchen, das zu verdeutlichen, aber das heißt nun mal zunächst, dass im Prozess der Bildung der Subjekte, also jedes Einzelnen von uns hier in diesem Raum auch, immer schon allgemeine Verhaltensweisen mit einfließen. Jedes einzelne Subjekt, also zugleich auch dieses Allgemeine, ist und tut. In diesem Sinne gehört das Allgemeine substanziell zur Identität eines jeden Subjekts und jedes Subjekt verhält sich in gewissem Maße gemäß diesen Allgemeinen, gemäß diesem Allgemeinen zu anderen Subjekten. Das Allgemeine also als das, was die Subjekte in ihrem Verhalten zueinander in derselben Weise tun. Ne, also diese Vorstellung eines isolierten Subjekts ist falsch. Punkt. Gut, um das jetzt noch ein bisschen zu verdeutlichen, oder wenn das nicht ganz klar geworden ist, ist es vielleicht sinnvoll, jetzt weiter die Frage zu stellen, was diese allgemeine Verhaltensweise oder dieses allgemeine Tun denn eigentlich sein kann. Und ganz unspektakulär kann man sich darunter meines Erachtens nach zunächst einmal die Resultate einer Erziehung oder einer Bildung im weitesten Sinne vorstellen. Damit meine ich, dass wir sprechen lernen, wodurch wir überhaupt mit unseren Mitmenschen kommunizieren können. Das heißt, Wir lernen, wie wir uns in spezifischen Situationen zu verhalten haben, wodurch wir dann eben in diesen verschiedensten Situationen auch gemäß handeln können. Also sei es das Verhalten am Tisch oder auf Arbeit, sonst irgendwas. Wir lernen, und das halte ich für wichtig, dass man für alles, was man will, bezahlen muss. Und das heißt auf der formalen Ebene, dass wir schon sehr früh lernen, dass wir tauschen müssen. Also die Welt, in der wir leben, ist ganz maßgeblich durch Tausch bestimmt. Und ja, man kann dann auch noch in der Schule und darüber hinaus eben diejenigen Fähigkeiten erlernen, die es uns dann später ermöglicht, aktiv in der Gesellschaft zu partizipieren. Und was heißt aktiv in der Gesellschaft zu partizipieren, in der wir leben? Naja, wir müssen uns verkaufen können. Alles zugespitzt ein bisschen, ne? Aber gut. Formal gesprochen ist dieses zu erlernende allgemeine Tun, und es ist allgemein, weil wir es alle tun, das, was die einzelnen Subjekte miteinander verbindet, oder anders ausgedrückt, es ist das, worin oder wodurch die einzelnen Subjekte sich vermitteln können. Und vermitteln, also da dem Wortklang lauschen, vermitteln ist, was ist eigentlich die Mitte zwischen den Menschen, die es verbindet. Das heißt, es ist ein je subjektives Tun, das aber allgemeinen Charakter hat, da die einzelnen Subjekte dieselbe Ausrichtung ihres Tuns miteinander teilen, dadurch also miteinander verbunden sind. Und das ist dann wiederum mitunter sowas wie Sprache, aber man kann sich da auch Kultur oder sonstige Arten und Weisen des Zusammenlebens vorstellen. Und das ist jetzt wiederum zu betonen, denn unsere Reihe ist in gewissem Sinne auch darauf ausgerichtet, das ist vor allem die Ökonomie. Also Ökonomie ist auch so ein allgemeines Tun. Die Ökonomie wird hier im weitesten Sinne verstanden, das heißt als dasjenige Allgemeine, wie gesagt, worin und wodurch Subjekte zueinander ins Verhältnis treten, indem, und das ist das Wichtige, sie auf dem Markt Waren tauschen. Dies ist notwendig, also das ist keine freie Wahl, ob man das jetzt macht oder nicht, weil man sich der eigenen Subsistenz wegen in dieser Gesellschaftsform, auch wenn man zu Hause ausgezogen ist, eben noch darum kümmern muss, als wahre Arbeitskraft verkaufen muss. Ohne Geld in der Tasche zu haben, kann man sich ja bekanntlich nicht selbst erhalten bzw. nichts kaufen. Und hervorzuheben ist hier auch noch dabei, dass das nicht nur der reinen Subsistenz wegen notwendig ist, sondern das Geld, das man in der Tasche hat, bestimmt ebenso die Qualität und ich denke, man kann auch sagen Quantität der gesellschaftlichen Partizipation überhaupt. Also was heißt das? All das, was in dieser Welt zur Verfügung steht, sei es Kultur, kulturelle Güter, kulturelle Aktionen, was weiß ich, ist in letzter Instanz oder zumindest zumeist doch dadurch bestimmt, dass man sich das leisten kann. Also ich meine, Hartz-IV-Empfängerinnen oder Empfänger, die müssen jetzt nicht um ihre Subsistenz bangen, da kriegen sie ja einen humanen, wie wird es bezeichnet, Betrag errechnet, der sie aber trotzdem aus gesellschaftlichem Tun eigentlich ausschließt, weil sich so etwas wie Theaterbesuch und so weiter, also das als Beispiele gar nicht, das kann man sich gar nicht leisten. Und das würde ich sagen, das können wir dann vielleicht nachher noch drüber diskutieren, das wirkt sich definitiv auch auf die Subjekte aus, also ihrer Psyche nach oder ihrem Verhalten. Gut, ich habe es schon anklingen lassen, um also mitmachen zu dürfen, um die Möglichkeit der Partizipation gewährt zu kriegen, gilt es sich im Bestehenden angemessen zu vergesellschaften. Und ganz im Sinne von, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen, gilt es sich dementsprechend den vorherrschenden Imperativen der Leistung und der Konkurrenz anzupassen. Und ich denke, das ist auch noch stärker zu formulieren. Diese Imperative, also Leistung und Konkurrenz, die man ja vornehmlich mit dem kapitalistischen System in Verbindung bringt, das ist nichts frei ab- oder anlegbares von uns allen hier in diesem Raum oder von allen Subjekten, die daran partizipieren, sondern gemäß dem vorhin Gesagten ist das tief in die Subjekte eingebildet und eingewöhnt und diese Imperative werden auch durch uns eben wieder, durch unser allgemeines Tun, unser Verhalten zueinander und untereinander immer wieder reproduziert. Was will ich damit sagen? Dass diese Imperative, also um die es hier immer mal wieder gehen wird, sowieso kapitalistische Gesellschaft, was auch immer das sei, das sind wir auch. Das gehört wesentlich substanziell zu unserer Identität, zur jeweils vorhandenen Identität. Gut. Und jetzt will ich noch ein Problem ansprechen, nämlich, ja, und das scheint mir vielleicht der Pudelskern zu sein. Das Problem ist dabei, dass das eben umrissene, nur ganz grob umrissene ökonomische allgemeine Tun der einzelnen Subjekte kein Tun ist, das dem Wohl aller in dieses System integrierten und dieses System erhaltenden Menschen dient. Vielmehr ist es, und da möchte ich jetzt kurz Marx Worte benutzen, um die Verwertung von Wert. So nennt Marx das. Das ist das Prinzip der kapitalistischen Gesellschaft. Was ist Verwertung von Wert? Ganz grob möchte ich mich dem so annähern, dass ich sage, dass es in der Verwertung von Wert um einen gesellschaftlich erstrebten Reichtum geht, der kein Reichtum für die Erhaltung eines guten und auch eines leiblichen Lebens für alle ist, sondern ein abstrakter Reichtum, der gar nichts mehr mit irgendeinem Naturstoff noch zu tun hat und in diesem Sinne kaum etwas mit einem Leben, also weil wir sind letztendlich alles lebendige Leiber, im Pfadschen Sinne noch zu tun hat. Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen kryptisch gewesen. Ich finde, deutlich wird das immer, wenn man sich nur daran erinnert oder sich mal bewusst macht, dass kapitalistische ökonomische Krisen meist Überproduktionskrisen waren. Das heißt, Krisen, die dadurch entstanden sind, dass man das Produzierte, also die ungeheure Ansammlung von Waren, nicht mehr verkaufen konnte. Was natürlich nichts mit dem realen Dasein dieses Reichtums zu tun hat und weshalb es ungeheuerlich ist und bleibt, dass heute oder schon seit langem nach wie vor Menschen verhungern müssen. Zugespitzt lässt sich also sagen, dass wir durch unser allgemeines Tun und Verhalten eine Gesellschaft bilden und erhalten, der es gar nicht um das Leben derjenigen ist, also um das Leben von uns, die sie betreiben. Und diese Gesellschaft ist uns als handelnden Subjekten nichts Äußerliches. Das ist das nächste sehr Wichtige. Also die Gesellschaft, von der ich hier spreche, das ist nichts, worauf zu zeigen möglich wäre, ne, also im Sinne von die bösen Gesellschaftsbetreiber. Letztlich endet das meist dann doch in der Diffamierung von Juden, die da irgendwie für alles Übel zuständig seien, sondern diese Gesellschaft, all das Übel, das mit ihr einhergeht, das sind zu großen Teilen, oder das sind wir. Ne, das ist, gehört substanziell zu uns dazu. Und deshalb ist die Frage nach dem Subjekt, die wir hier stellen, immer auch die Frage nach den gesellschaftlichen Verhältnissen, also dem Verhalten dieser Subjekte, die die Subjekte eben produzieren und durch welche die Subjekte wiederum gebildet werden. Und man merkt, es entsteht hier ein Zirkel der Produktion und Reproduktion einer Gesellschaft, der es gar nicht um die Subjekte ist, die sie eben betreiben. Also wenn man das nochmal zugespitzen möchte, die Subjekte, die diese Gesellschaft betreiben, sind gemäß dem Prinzip dieser Gesellschaft eigentlich überflüssig. Und dass das so betrieben wird, das ist hier auch noch anzumerken, das ist uns und auch mir unbewusst. Also man muss sich nur überlegen, wie lange man schon in dieser Gesellschaft lebt oder gelebt hat und diese aber auch aktiv mitgestaltet und betrieben hat, indem man einfach dieses allgemeine Tun tut, bis man mal dazu kommt, eben auf sein eigenes Tun zu reflektieren. Also wenn ich mir das überlege, ich habe damit angefangen mit, sagen wir mal, 20 oder 22, wie auch immer, da ist bis dahin schon einiges passiert. Gut, um jetzt nochmal zu verdeutlichen, was das alles mit Gewalt zu tun hat, möchte ich noch einen Passus vorlesen aus dem Buch, das ich noch holen muss. Das ist ein Buch, das ich auch, wenn ihr euch für die Thematik interessiert, sehr ans Herz legen möchte. Das ist ein Sammelband von Theodora Becker unter anderem namens Grenzsteine, Beiträge zur Kritik der Gewalt. Ich würde euch vielleicht trotzdem raten, es vielleicht wenigstens nicht bis zu Ende zu lesen, zumindest vor Ende dieser Reihe, weil dann könnten da einige Spoiler drin sein. Also der Text von Iris Dankemeyer ist hier enthalten. Auf den möchte ich mich jetzt nicht beziehen, sondern ich möchte einen Passus vorlesen von Jordi Maiso, heißt er, ein Italiener, und der hat einen Text geschrieben zur gesellschaftlichen Produktion von Kälte. Und vielleicht kurz vorab, den Begriff der Kälte, den er hier verwendet, den verwendet er in Anlehnung an Adorno. Und da geht es eben genau um die zwischenmenschliche oder eben das Verhalten der Menschen untereinander, das, wie ich jetzt vorlesen möchte, eben eines der Kälte ist. Ich nehme dafür noch einen Schluck Wasser. Viel gebabbelt. Gut, also ich zitiere Jordi Maiso. Vor einigen Jahren verzeichnete der spanische Autor Santiago Alba Rico einen Vorfall, der den eigentümlichen Charakter unseres alltäglichen Zusammenlebens mit der Barbarei unmissverständlich vor Augen führt. Die Ereignisse fanden in Porto Palo, einem schönen Dörfchen an der südlichen Küste Siziliens, statt. In den frühen Morgenstunden des Weihnachtstages 1996 ertranken 286 Migranten aus Indien, Pakistan und Sri Lanka unweit der Küste, als sie versuchten, von einem Boot in ein anderes zu springen. Die italienische Regierung war nicht geneigt, die Ereignisse aufzuklären, denn sie fürchtete, ihre Stellung in der Europäischen Union zu beschädigen. Deshalb entschloss sie sich, trotz der Nachforschungen von Verwandten der Opfer, das Geschehene zu verschweigen. Denn die Leichen lagen tief im Mittelmeer, die Gestorbenen kamen aus fernen, armen Ländern und es schien höchst unwahrscheinlich, dass die Ermittlungen ihrer Verwandten auf irgendeine Resonanz in der europäischen Öffentlichkeit stoßen können. Doch das Meer folgt seiner eigenen Logik und diese fügt sich nicht immer den nationalen Interessen. In diesem Fall ließ sie die Toten nicht ganz ins Vergessen versinken. Über Monate hinweg fanden die Fischer Porto Palos Leichen in ihren Keschern. Nachdem sie die Leichen unter den Weißbrassen und den Steinbutten aussortiert hatten, warfen sie sie mit dem Abfall ins Meer zurück. Die Fischer handelten nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil das sogenannte Marktgesetz drängte und sie es sich in den gegebenen Konkurrenzverhältnissen nicht leisten konnten, einen Arbeitstag damit zu verschwenden, die Leiche an Land zu bringen. In der Tat wussten alle im Dorf Bescheid über die Leichen, die sich immer wieder in den Keschern verstrickten, um dann immer wieder ins Meer zurückgeworfen zu werden. Doch alle verharrten in einem verabredeten Stillschweigen, das das komfortable Zusammenleben der Familien, die vom Tourismus und der Fischerei lebten, über die humanitären Prinzipien und die heiligen Bestattungstraditionen stellte. Am Verschweigen dieser Katastrophe mitzuwirken, war Teil des Business as usual, während der Versuch, wenigstens das Gedächtnis der Opfer zu bewahren, die Normalität zu gefährden drohte. In der Tat bietet dieser Vorfall die vollständigste Metapher des kapitalistischen Systems: eine Ökonomie, die Leichen produziert, und eine Gesellschaft, die sie ununterbrochen ins Meer zurückwirft. Zitat Ende. Also ich finde, in diesem kleinen Passus wird nochmal auch eindrücklich zusammengefasst, was ich versucht habe, mich anzunähern. Also man hat hier Menschen, die ja im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehen, und zwar gemäß dem Druck, den sie selbst verspüren, nämlich, was hier genannt wird, Marktgesetz und Konkurrenzverhältnis. Und weshalb, und das ist meines Erachtens nach in gewisser Weise die grundlegende oder das Grundlegende dieser Reihe, ist, dass wir in einer Welt leben, die von Menschen produziert wird, die aber rückwirkend diese Menschen untereinander derart erkalten lässt, dass man, wie eben gerade vorgelesen wird, über Leichen geht. Und es mag nun sein, dass es im einen oder anderen oder der einen oder anderen hier in diesem Raum überspitzt vorkommt, was hier auch gerade vorgelesen wurde. Diesbezüglich möchte ich aber eigentlich gerne nochmal Bezug auf den Begriff der Kälte eingehen. Der Begriff der Kälte, wie gesagt, von Adorno entlehnt, ein Philosoph, wer ihn nicht kennt, der da meinte, dass diese Kälte, die hier besprochen wird, mitunter die Voraussetzung ist, dass so etwas wie Auschwitz überhaupt möglich war. Und was möchte ich damit sagen? Damit möchte ich sagen, dass man meines Erachtens nach nicht von Überspitzung oder so etwas reden kann, wenn wir uns hier von Gewalt mit Gewalt beschäftigen. Denn, das muss man sich auch immer wieder zu Bewusstsein bringen, wir leben in einer Welt, die Auschwitz ermöglicht hat. Und, das müsste man sehen, weil wirklich umgekrempelt worden ist sie auch nicht, die Potenziale hier auch immer noch heute zu finden sind. Gut. Und damit bin ich erstmal am Ende mit dem Inhaltlichen. Ich möchte jetzt noch kurz was zu den Vorträgen sagen, die wir hier geplant haben. Also vorab, wir machen hier keine systematische Abhandlung des Begriffs der Gewalt oder so etwas, sondern wir haben uns verschiedene, uns auch persönlich interessierende Felder ausgesucht, die wir dann eben in den verschiedenen Vorträgen fokussieren werden und besprechen werden. Dem Ganzen liegt aber eigentlich, und ich würde auch davon ausgehen, dass das auch für die Leute, die dann hier sprechen, gilt, das zugrunde, was ich gerade erzählt habe. Mehr oder weniger zumindest. Der erste Vortrag, Juli hat es vorhin eigentlich schon angekündigt, von Peggy Breitenstein. Da wird es, und das ist wirklich obligatorisch für das Denken über Gewalt, so wie wir das hier machen wollen, da wird es um die Implementierung des liberalen Kapitalismus im 18. bzw. in Deutschland im 19. Jahrhundert gehen. Es wird dort aufgezeigt werden, inwiefern dieses Implementieren, also das Realisieren des liberalen Kapitalismus schon mit Gewalt zu tun hatte, ganz im Gegensatz zum Selbstverständnis der liberalen Ökonomen der damaligen Zeit, und wie durch diesen Gewaltakt wiederum ein System manifestiert wurde, das mehr oder weniger anonym, also keine personale Herrschaft mehr produziert, aber eben dennoch herrscht. Und aus dieser Herrschaft hinaus, die sich jetzt sehr viel anonymer, also ich hatte vorhin von Korsetts gesprochen und den ganzen Zwängen, die man immer nur so fühlen kann, will man gar sagen, eben dennoch auch wiederum Gewalt produziert. Eben gegen die Menschen, oder die letztlich die Menschen eigentlich sogar gegen sich selbst dann vollziehen. Der zweite Vortrag ist eigentlich auch schon antizipiert in dem, was ich vorhin gesagt habe. Dort wird Professor Dr. Rolf Pohl kommen und sich explizit mit der männlichen Subjektkonstitution in der gegebenen Gesellschaftsform beschäftigen. Also er wird sich eben fragen, wieso, ich hatte es vorhin mit der Statistik, wenn man so will, belegt, die männliche Subjektkonstitution zumindest dominanter zu Gewaltakten gegenüber vor allem auch Frauen eben führt. Der dritte Vortrag wird dann von Gerhard Stapelfeld sein. Der wird die Entwicklung des liberalen Kapitalismus hin zum Neoliberalismus darstellen. Also das muss man sich auch immer bewusst sein. Adam Smith und so weiter, ne? Die liberalen Ökonomen, die sind heute nicht mehr gängig in der ökonomischen Theorie. Wir leben im sogenannten Neoliberalismus. Da werden dann Namen wichtig sein, wie zum Beispiel Karl August Hayek. Hat noch irgendeinen Namen? Hayek. Genau, und er wird da das genau, also ein Augenmerk auf Europa legen, weil Europa ist im Zuge der Implementierung des Neoliberalismus auch nicht ganz unwichtig. Und wir werden uns da im Lesekreis, da freue ich mich sehr drauf, einmal die Menschenrechtserklärung von 1789 lesen und einmal die EU-Menschenrechtscharta und die dann miteinander vergleichen. Beide reden von Menschenrechten, es ist aber wirklich sehr auffällig, inwiefern in Europa, also in der Charta, sich doch qualitativ sehr viel verändert hat. Also die Menschenrechte, die damals erklärt wurden, sind dort nicht mehr niedergeschrieben. Dann wird Christine Zunke sprechen zu dem vielleicht etwas befremdlich wirkenden Titel Objektivität und ihre Subjekte. Darin wird es um den Wissenschaftsbetrieb gehen. Sie wird sich nämlich um die Subjekte, die da Wissenschaft betreiben, kümmern, die gemäß der positivistischen Maxime um reine Objektivität, reine Wahrheit, Wissenschaft und so weiter zu erlangen, sich selbst eigentlich wegstreichen wollen. Sie wird das entlang einer Entwicklung, also einer gesellschaftlichen Entwicklung darstellen, die damit einhergeht, dass die Disziplinierung der Subjekte sowieso gesellschaftlich gefordert wird und sich deswegen auch in die Wissenschaft hinein trägt. Was will ich damit sagen? Also das Thema, das ist durchaus verallgemeinerbar. Also das ist, da geht's. Sie wird zwar über den Wissenschaftsbetrieb sprechen, aber das, was sie dort artikuliert, das ist durchaus auch außerhalb des wissenschaftlichen Betriebs von Geltung. Und dann unser letzter Vortrag, unsere Klassenfahrt, wenn man so will, ins Objekt Klein A. Dort wird Iris Dankemeyer sprechen zu dem Thema die Gewalt der Musik, Techno und gesellschaftlicher Gehorsam. Ich freue mich persönlich sehr auf diesen Vortrag, weil dort etwas behandelt wird, womit, möchte ich behaupten wollen, wir alle in diesem Raum schon hier und da mal Erfahrung gemacht haben. Also Techno Ich kenne es auf jeden Fall. Und da eben eine Reflexion drauf geleistet wird, wie eigentlich Gewalt, die dort auch enthalten ist, gar mit Lust behaftet wird seitens der Subjekte. Also die Subjekte haben eigentlich mittels des Technos wirklich Freude daran, sich zugrunde zu richten, indem sie Wochen, Tage lang, ja, ihr wisst, was ich meine, ich merke, ist ja umso besser. Okay, warte, eine Sache wollte ich noch sagen. Ja, genau. Wir haben die Situation im Referat für politische Bildung, dass wir gewissermaßen im Aussterben sind, weil einige von uns die Uni bald verlassen werden, weshalb wir nach neuen Mitgliedern suchen. Und ich persönlich möchte euch hiermit alle ansprechen. Ich halte gerade die Lesekreissituation für eine gute Möglichkeit, dass man irgendwie mal gemeinsam ins Arbeiten kommt, sich mal mit dem Thema beschäftigt und man dann eben beidseitig sehen kann, ob man vielleicht dann auch in die Orga des Ganzen, insofern es denen gefällt, treten möchte. Und ich möchte auch nochmal ganz explizit darauf hinweisen, wir haben gerade das Problem, dass wir eine rein männliche Besetzung haben. Ich möchte dann in diesem Sinne also aussprechen, dass ich mich sehr freuen würde, würden wir auch mal wieder Frauen bei uns ins Team kriegen. Gut, aber das nur vorausschickend, das können wir, denke ich, auch in den nächsten Monaten dann sehen. Okay, und jetzt bin ich bereit für Fragen. Also lasst es raus, wenn ihr überhaupt nicht wisst, was Subjekt eigentlich sein soll oder Objekt, von was ich da irgendwie geredet habe. Sonstige Fragen. Bis dahin aber erstmal vielen Dank.